Mike ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation. Sonny Black ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation. Ah, jede meiner Strophen ist so provokant. Ich hab diese Medien durchschaut wie ein Hologramm. Du Homo kannst nicht ficken mit dem Boss Sonny Black. Ich ficke deinen schwuchteligen Love Story Track. Du kleine Missgeburt, hast Angst, wenn ich vom Haus deiner Mami parke. Und jetzt macht der Asiate plötzlich ein auf Kamikaze. Yeah, was für Belvedere. Sonny macht den Geldtransfer. Kugeln prallen an mir ab, als wenn ich eine Felswand wär. Ich amüsiere mich über euren Misserfolg. Nennt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht ficken soll. 16 Takte reichen aus, um dir dein Arschloch wund zu ficken. Hollywood und K1 in Panamera. Hundeschlitten trifft mich bei McDonald's, wenn ich Junkfood bestelle. Für die Echo-Rede kriegt die Meier Landrot ne Schelle. Als ich im Knast das Steak in meiner Bratpfanne schwenkte, lutschte deine Mutter gerade Karnackenschwänze. Yeah, Sonny Black ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation. Sonny Black ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation. Es gibt keinen Bruderkuss, während du Fußball guckst, fick ich deine dumme Hurenmutter in den Uterus. Ich hab jetzt mit jedem Streit, weil ihr kleine Mädchen seid. Du hängst mit den Gays beim Lesekreis, ich beim Käfigfight. Fick den Medienhype, ich dreh im Jogginganzug vor Gericht. Wenn du vor mir stehst, dann achte drauf, dass du mit Vorsicht sprichst. Wähle deine Worte klug, bevor dich meine Horde sucht. Denkst du echt, du bist mit Mr. Carlo Cordon Sport per Du? Ich wollte ganz nach oben, spuckte große Töne. Heute mach ich Transaktionen in Millionenhöhe. Import, Export und meine Ostblock Escort. Huren sehen aus wie vom Catwalk. Es ist Sonny Black, der deutschen Rap als Geisel nimmt. Ich hab keinen Bock mit euch zu teilen wie ein Einzelkind. Und ich rühre keinen Finger, wenn der Preis nicht stimmt. Werf dein Netz nicht aus, dort wo der Haifisch schwimmt. Nutte, yeah. Sonny Black ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation. Sonny Black ist der Boss und das bleibt auch so. Ich hab für jeden von euch Hurensöhnen Bleipatron. Ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron. Und ich schmier die ganze gottverdammte Polizeistation.